Beispiel 2. Guten Morgen. Wir beide kennen uns ja schon aus dem Unterricht. Hier neben mir sitzt Herr Peter Marx. Er hat den Vorsitz in dieser Prüfung. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Du hast dich sicher gründlich auf diese Prüfung vorbereitet. Welche Tipps kannst du Freunden geben, die auch diese Deutschprüfung machen wollen? In 2 Jahren bist du mit der Schule hier fertig. Dann hast du sehr wahrscheinlich auch schon das Sprachdiplom 2 bestanden. Was willst du dann machen? Wenn du dann ein paar Jahre später erwachsen bist, wo möchtest du am liebsten leben? In der Stadt, auf dem Land, am Meer, in den Bergen? Du weißt ja schon ganz genau, was du möchtest. Weißt du auch schon, was du einmal werden willst? Beschreibe bitte deinen Traumberuf.